Politikwissenschaft abzuwickeln. Ja, also wenn ich dort aufhöre in 2 Jahren, werde ich einer derjenigen sein, die da das Licht ausmachen. Ansonsten bin ich mit Sabine, das will ich mal so betonen, dass wir beide in der Prokla-Redaktion sind, damit ihr wisst, dass ihr die Prokla immer lesen müsst als entscheidende Zeitschrift für alle wichtigen Fragen. Ja. Ansonsten bin ich der Stiftung dadurch verbunden, dass ich im Vorstand der Luxemburg-Stiftung bin und naja, und ansonsten noch in so diversen Dingen aktiv. Ja. Okay. Dann fange ich an. Also Sabine hat mich gebeten, als so habe ich das wahrgenommen, da es gibt berufenere Menschen als mich, über Naturverhältnisse zu sprechen. Ja, also dann spreche ich über Naturverhältnisse. Ich fange immer so an. Genau, den Erwartungshorizont senken. Eigentlich habe ich nicht wirklich Ahnung. Ja, naja, das ist einfach... Es gehört zur wissenschaftlichen Diskussion zunächst mal zu sagen, dass man mit Sokrates weiß, dass man nichts weiß. Ja, das ist schon mal ein guter Beginn, weil von dort her kann man dann darüber nachdenken, wie die, ja, und dann also über Naturverhältnisse. Und es ist in der Tat so, ich will da auch deswegen das so anfangen, damit ihr diese Entschuldigung versteht. Ich habe diese Gelegenheit gern ergriffen, weil ich dachte, das wäre interessant, jetzt auch im Rahmen der Stiftung und der Diskussion, die es da gelegentlich dazu gibt, auch mit Sabine, diese Diskussion weiter auszubauen und zu diesem ganzen Themenkomplex Naturverhältnisse, Nachhaltigkeit und mir selber wieder mal darüber Gedanken zu machen, weil aufgrund meines hohen Alters, da hat man ja alles mal gemacht im Leben, also habe ich es vor 15 Jahren, 20 Jahren sehr viel mich mit diesen Fragen beschäftigt in den 80er Jahren. Und dazu auch viel veröffentlicht in der Prokla und den Text, der an euch rumgegangen ist, der ist dann auch erschienen in einem Buch von mir, Demokratie und Herrschaft. Aber das sind eben Beschäftigungen, die jetzt auch schon länger zurückliegen. Also nicht, dass ich glaube, dass da jetzt, wie kann man sagen, das war ja nicht für die Tagespolitik geschrieben, aber die Diskussion ist natürlich weitergegangen. Auch derjenigen, mit denen ich über die Jahre sehr eng in diesen Bereichen zu tun hatte. Also da könnte man sagen, also ich war in der frühen Phase des Instituts für sozialökologische Forschung, diesem Institut relativ nah und verbunden. Ich habe sehr viel mit Christoph Görg und Uli Brandt immer wieder zusammen gemacht. Also insofern kommst du um die Hegemonie von Görg jetzt so vielleicht nicht so ganz gut herum. Ja, und was ich machen will, ist einfach so ein bisschen ein Aufriss, ja, für diese Thematik und Naturverhältnisse, warum überhaupt so zu sprechen und was ist es. Und Sabine, hat mich gebeten, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein bisschen über kritische Theorie und warum Naturbeherrschung und was es damit auf sich hat. Ja? Also mache ich so ein bisschen solche Gesichtspunkte. Versuche ich darzulegen, was uns da in Frankfurt umgetrieben hat, diesen Begriff der gesellschaftlichen Naturverhältnisse in den 80er Jahren so stark zu machen. Und dann kann man vielleicht das auch gleich deutlich machen, warum dieser Begriff für uns so wichtig war, weil er sich im Prinzip gegen es war so eine Art doppelte Frontstellung, in der wir dachten, uns zu bewegen, und bin mir nicht ganz sicher, könnte gut sein, dass diese Frontstellung eigentlich immer noch in dieser Weise gilt. Auf der einen Seite hat man trivialerweise in den Gesellschaftstheorien und auch in der, wenn man so will, in den verschiedenen Wirtschaftstheorien, soziozentrische Theorien. Also Natur wird eigentlich nicht wirklich Gegenstand dieser Theorien. Ja, also wenn man so will, die härteste Version einer naturignorierenden Gesellschaftstheorie ist die von Niklas Luhmann. Ja, letztlich baut sich Gesellschaft überhaupt nur auf sinnhaften Kommunikation auf. Natur ist gar nicht mehr als eine Art von Umweltrauschen, und wir können, also Gesellschaft ist sozusagen etwas, was sich konstruiert aus Kommunikation, ja, also aus Sinnselektionen, die wir kommunizieren, und damit verbundenen systemischen Handlungen oder Erlebnissen, ja, aber die nicht jetzt in irgendeiner Weise also mit Natur in dem Sinne direkt als Gegenstand einer Auseinandersetzung zu tun haben. Das geht, hat eine lange Tradition, das geht ganz, ganz besonders stark, ist es auch Dürkheim, gesellschaftliches, soziales durch soziales erklärend. Auch da spielt genau genommen Natur, die Auseinandersetzung mit Natur gar nicht so eine große Rolle. Der nicht geringere Gegner war das, was in verschiedener Weise bezeichnet werden kann, Ökofundamentalismus oder Naturalismus oder ein Objektivismus. Und der war sehr verbreitet. Also die Vorstellung, das hatte auch sehr viel mit so bestimmten romantischen Vorstellungen des Naturverhältnisses in, ich sag mal so, primitiven Gesellschaften zu tun, also in wilden Gesellschaften, ja, also mit Lévi-Strauss ein bisschen. Also die Vorstellung, dass es sowas gibt wie ein versöhntes Verhältnis zur Natur bei einfacheren, soll man sagen, früher hätte man gesagt Naturvölkern, ja. Das wurde sehr stark in der feministischen Diskussion verfolgt, also damals noch die Barbara Holland-Kunz, also Frauen, die gegen Industrialismus, gegen Patriarchat, gegen Technik, Wachstum, Fortschritt, das war sozusagen alles männlich konnotiert, ja, also diese Dimension, und dagegen eben eine naturnahe, erfahrungsnahe, gefühlsnahe, betreuungsnahe, fürsorgenahe, also feminine Art des Verhältnisses zur Natur, was auch vermittelt ist durch das Verhältnis zum eigenen Körper. Das waren Leute wie Rudolf Barrow, ja, der dann ja bei den Grünen eine große Rolle gespielt hat, also dann eine Bundesarbeitsgruppe geleitet hat. Die haben dann solche Dinge gemacht wie Eingraben von Kuhhörnern bei Mondschein. Kann man sich heute nach der Joschka-Fischer-Wende der Grünen nicht mehr so gut vorstellen, aber es hat es natürlich gegeben, ein bestimmtes magisch-mythisches Verhältnis zur Natur als eine besondere Form der Versöhnungspraxis, ja, also insofern auch der Rückgriff auf naturalisierende Vorstellung. Aber man muss auch sagen, also jemand, ein Freund und schätzenswert, der Elmar Altvater, der von uns in Frankfurt damals wegen seiner Vorstellung, also anzuschließen an die Thermodynamik, ja, und die Entropiethese, die Vorstellung entwickelt hat, dass eben mit der Umwandlung von Energie sich sowas ausbreitet wie Entropie und damit ein genereller Decline unserer Zivilisation auf der Grundlage der Verbrennung fossiler Energieträger, ja, sodass im Prinzip damit also menschheitsgeschichtlich gesehen alles immer homogener auf niedrigem Niveau, ganz gleichmäßig, gleich verteilt und wenig differenziert, ja, so eine Art kapitalistische Homogenisierung stattfindet. Also wir hier sehr viel verbrennen, ja, sehr viel verbrauchen, und das wiederum sich niederschlägt in den Senken des globalen Südens und damit so eine Art generelle Homogenisierung der Gesellschaften einsetzt. Und genau genommen die Vorstellung ist, Gesellschaft muss direkt sich bestimmten Naturgesetzen fügen. Also das ist eben das das Entropiegesetz, ja, also die Vorstellung, dass man dem entgegensteuern muss, also durch eine Anpassung, ja, und das heißt, also bei ihm jetzt bis eben auch in die jüngsten Äußerungen und Veröffentlichungen hinein, aber in der Sache hat er ja recht, also die Ablösung von den fossilen Energieträgern, was für ihn eben aber auch bedeutet, das ist so eine Position von Max Weber, der Kapitalismus ist gebunden an fossile Energieträger, also Kohle, Öl, und bricht dann zusammen, wenn der letzte Tropfen Öl verbrannt ist, ja, sodass damit auch eine Art Krisentheorie verbunden ist, ja, also dass mit dem Wechsel auf, wie hier, Solarenergie, auch die Produktionsweise Kapitalismus in dieser Form nicht zu halten ist. Das hat er natürlich im Päwesin, haben wir gerade sozusagen live miterlebt, zum ersten Mal, solange ich ihn jedenfalls kenne, das zurückgenommen und gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, dass es kapitalistische Reproduktion auch auf der Grundlage anderer Energieträger als fossiler gibt. So, dann ist es so, das ist die Frontstellung, ist es deutlich, ja, das ist die Frontstellung. Also einerseits soziozentrische Vorstellung, Gesellschaft, die, und man könnte sagen, es ist ein kapitalistisches Projekt, sich von der Naturbasis zu lösen, also praktisch das zu ersetzen, also wenn man so will, die künstliche Erzeugung von Menschen, ja, also woran ja, also die Reproduktionsmedizin arbeitet, die Ablösung von natürlichen Lebensgrundlagen im Bereich der Ernährung. Ja, also das sind ja Modelle, die ja von in der medizinischen Forschung, in der Ernährungsforschung und so weiter auch verfolgt werden. Also wenn man jetzt an die grüne Gentechnologie denkt, könnte man in so eine Richtung gehen. Also soziozentrisch auf der einen Seite, als ein, wenn man so will, großes bürgerlich-kapitalistisches Projekt, die Ewigkeit einer nur sich in sich selbst begründenden Gesellschaft, die sich immer weiter durch eigenes Wachstum und Fortschritt reproduziert, und auf der anderen Seite eine naturalistische Idee einer Gesellschaft, die genau genommen eingebettet ist in natürliche Zusammenhänge und die so argumentiert, dass die moderne kapitalistische Gesellschaft verhängnisvoll ist, weil sie sich aus diesen natürlichen Zusammenhängen herauslöst, ja, und gewissermaßen entfremdet ist. Und gegen diese beiden Positionen ist dieses Konzept entwickelt worden, also weg vom Konzept der Ökologie, ja, also die ja letztlich die Vorstellung hat eines natürlichen Kreislaufs, ja, also ökologischer Systeme oder Zusammenhänge, denen wir als Gesellschaft äußerlich sind, die wir stören, oder eine Umwelt, ja, die außerhalb von uns ist, eine außerhalb der Gesellschaft befindlichen Umwelt. Also die Idee zu entwickeln, es gibt sowas wie gesellschaftliche Naturverhältnisse, also besondere Relationen, die nicht voneinander zu trennen sind. Gesellschaft, Natur als eine Relation, die immer auch in dieser Relation gedacht werden muss. Und da kann man, na gut, das ist halt Frankfurt, kann man so zurückgreifen auf die, du willst es aufnehmen, aber bewegt sich was. Ja, okay. Dann war das so eine besondere Frankfurter Situation, dass wir, also die mit der kritischen Theorie im Hintergrund, klar viele geprägt waren durch die Vorstellung, dass es sowas gibt wie Naturbeherrschung, ja, also die Umwelt nicht etwas außerhalb ist, ja, und sondern dass wir das Gesellschaften eine bestimmte Form von Naturbeherrschung betreiben. Und das lässt sich, also damit es so ein bisschen deutlich wird, was soll Naturbeherrschung heißen, soll ja heißen, dass wir überleben müssen. Wir müssen uns ernähren und dafür unterwerfen wir uns Natur, und zwar in der Weise, dass sie für uns das von uns Gewollte erzeugt. Also dass wir eben unsere Subsistenz haben. Das Versprechen, der Emanzipation besteht ja darin, also das ist diese Überlegung von Horkheimer und Adorno, dass wir durch bessere Naturbeherrschung, also durch technische Mittel, wissenschaftliche Einsichten in der Lage sind, Naturgesetze zu unseren Gunsten besser auszunutzen. Ja, also wir können praktisch unsere Lebensweise, unsere Selbsterhaltung optimieren, indem wir noch besser die natürlichen Abläufe kennen und sie so kontrollieren und so einsetzen, dass die entsprechend unseren Zielen, unseren Zwecken, diese Gesetze das bewirken, was wir erreichen wollen. Das führt zu einem, das war einer der wichtigen Gesichtspunkte, das führt zu einem interessanten Problem aus der Sicht von Horkheimer und Adorno, dass nämlich im Namen dieser Naturbeherrschung zunächst mal andere Menschen beherrscht werden. Dass man nämlich um diese Produktionsprozesse, die müssen kollektiv organisiert werden. Ja, also ein wirkungsvoller Einsatz großer Kollektive, um gemeinsam, also die Kooperation als Produktivkraft in Gang zu setzen, die Lenkung durch wenige notwendig ist, also sozusagen die historische Rationalität von Mensch, von Beherrschung von Menschen, durch das besondere Verhältnis zur Natur. Und damit kommt man in ein, wenn man so will, in ein doppeltes Herrschaftsverhältnis rein. Menschen beherrschen Menschen, damit die Natur beherrscht werden kann. Ja? Das heißt, aus dem Herrschaftsverhältnis gegenüber Natur resultiert ein Herrschaftsverhältnis zwischen Menschen und Menschen. Es gibt ein sehr schönes Bild in dem kleinen Buch von Horkheimer, Dämmerung, das heißt Wolkenkratzer, wo er die Gesellschaft im Prinzip als ein mehrstöckiges Haus bezeichnet und der Keller eben die Schlachthöfe sind, wo die tägliche Folter an den Tieren stattfindet. Ja? Also als eine moderne Form der Naturbeherrschung. Der Widerspruch in dieser Art von Beherrschung ist, dass wir, und das ist das, was Horkheimer und Adorno dabei beschäftigt, dass wir, um unser Selbst zu erhalten, uns an die Natur und die Naturgesetze, die wir erkennen, anpassen, uns ihnen einfügen. Und indem wir uns in die Naturgesetze einfügen, im Prinzip auf genau dieses Selbst verzichten, was wir eigentlich erhalten wollen. Ja? Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist der Neoliberalismus. Man muss sich an die Naturgesetze des Marktes anpassen. Es gibt keine Alternative zum Standort. Das ist genau genommen, wir erhalten unser Selbst, indem wir es anpassen an eine Naturgesetzmäßigkeit der Märkte, die uns so aufgezwungen sind, dass wir gar keine Alternative haben. Aber das bedeutet, dass wir unser Selbst nur dadurch erhalten, dass wir auf uns selbst verzichten und uns unterwerfen. Ja? Und das ist eine Art Tauschgeschäft. Wir folgen diesen Gesetzen, indem wir uns diesen Gesetzen einfügen, anschmiegen. Das sind so, kann man sagen, so kleine Beispiele kennt ihr vielleicht auch noch aus der Schulzeit, ja, dass man den lieben Gott bittet, man verspricht dem lieben Gott, dass man etwas tut, ja, wenn man eine gute Note in der Klassenarbeit kriegt. Kennt ihr das? Ja, so? Nein, kennt ihr nicht, okay. Habt ihr, naja, überlegt mal, ob es nicht doch so kleine Tauschgeschäfte mit dem lieben Gott gab. Ja? Also ein kleiner Äquivalententausch. Ja? Man bietet sozusagen dem großen Ganzen etwas an. Ja, also das heißt, man verzichtet gewissermaßen durch ein Äquivalent gleichsam auf die Besonderheit. Und das ist so ein wichtiges Merkmal oder eine wichtige Überlegung in der kritischen Theorie. Die Naturbeherrschung findet so statt, dass es zu einem zu einem Gegensatz kommen, zu einer, wenn man so will, zu einer Polarisierung. Dort gibt es die Natur, die äußere Natur mit ihren eigenen Gesetzen, die objektivieren wir, die erkennen wir, die manipulieren wir, darüber verfügen wir technisch und hier gibt es uns, ganz außerhalb dieses Naturzusammenhangs. Ja. Und das heißt, wir passen uns dieser äußeren Natur an und halten uns auf Distanz und versuchen technisch, mit technischen Mitteln, möglichst viel rauszuholen für das Selbst, was wir sind, aber auf große Distanz. Das führt genau genommen bis hin, das ist ja natürlich eine ganz kritische Auseinandersetzung mit der sozialistischen Tradition auch, bis in die 30er und 40er Jahre hinein, die Vorstellung, dass der Fortschritt, die technische Verfügbarkeit über die Natur, ein Mehr an Wachstum, ja, Entwicklung von technischen Instrumenten, dass das Emanzipation bringen würde. Also die Vorstellung, wenn man nur genügend produzieren würde, keine Knappheit mehr wäre, dass das schon die Lösung wäre, also quantitativer Fortschritt, ohne anzuschauen, was eigentlich genau passiert da mit der Natur. Und dann kommt klar dieser Punkt, diese Natur wird untergeordnet und verliert ihre, wird praktisch um ihre Besonderheit, ihre Nicht-Identität gebracht. Ja? Also die Art und Weise, wie wir uns auf uns selbst als Natur beziehen oder auf äußere Natur. Also Naturbeherrschung heißt ja, Naturbeherrschung ist ja nicht nur Beherrschung einer Umwelt, sondern auch von uns selbst. Also die Stimme, über die wir verfügen, die Ohren, mit denen wir hören. Ne? Das sind ja, ist ja ein Naturverhältnis. Wir hören ja Wellen, also ist ja ein Naturverhältnis. Und wie, was hören wir? Wie hören wir? Wie sprechen wir? Wie bewegen wir den Körper? Was haben wir denn für ein Verhältnis zum Körper? Also sind wir verhungernde Proleten oder sind wir überfettete Proleten? Ja, also ja, das sind ja wichtige Fragen. Haben wir sozusagen Zivilisationskrankheiten vom Typus Diabetes, ja, aufgrund von falscher Ernährung, Überernährung, Bewegungsmangel, Einseitigkeit, das sind ja bestimmte Naturverhältnisse, die eine bestimmte Art von Ernährungsphilosophie beinhalten. Also das, was er ja vorhin auch angesprochen hat, also wenn man jetzt die Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg sich ansieht, also die Lebensmittelpreise gleichförmig zu halten auf einem niedrigen Niveau, damit es eben die Löhne der Beschäftigten auch auf einem entsprechend niedrigen Niveau hält und gleichmäßig ist, sodass sie auch sozusagen berechenbar bleiben, was den Konsumstandard der Arbeiterinnenklasse dann betrifft. Wenn man jetzt von der kritischen Theorie spricht, kann man vielleicht an dem Punkt eine Kritik anbringen, die, also jedenfalls ist es für mich eine wichtige Kritik, dass die kritische Theorie ja immer so ein bisschen die Vorstellung hatte, dass Natur etwas nicht Identisches ist, etwas anderes, was untergeordnet, subsumiert wird. Ja, also Natur gilt eigentlich als qualitativ, ist etwas Besonderes. Und sie wird untergeordnet, angeeignet, technisch unterworfen. Und dann war es immer so ein bisschen die Frage, wie weit ist dieser Zustand der Unterwerfung, also wie weit ist diese Dynamik fortgeschritten? Diese Fragestellung, finde ich, hat immer zu so einer Art pessimistischer Haltung geführt, also die Frage, wie weit hat der Kapitalismus seine Subsumptionsdynamik wirklich schon entwickelt. Dann ist man ein bisschen bei Harvey und Luxemburg, ja, diese Idee der Ausdehnung der kapitalistischen Akkumulationsdynamik, die dazu führt, dass man immer nach dem Identischen sucht. Die Strände, die man noch niemand betreten hat, die Wälder, in denen noch niemand war, die Tiere, die noch niemand gesehen hat. Helmut Reinecke, einer der wichtigen Vertreter dieser Bedürfnistheorie, der kritischen Theorie, der zog dann immer mit Pferd und Flinte los, um Krokodile zu jagen und zu erschießen und durch die Rocky Mountains zu reiten, alles im Namen emanzipatorischer Sinnlichkeit, ja, also einer der Entdeckung neuer Bedürfnisse, der Entfaltung eines voll entfalteten, sinnlich bedürfnisorientierten Individuums. Ja, ja, die Blödheit kennt keine Grenzen, auch im Sinne der kritischen Theorie. Oh Gott, das darf man auf keinen Fall. Ja, das ist nämlich das. Das ist, bitte, ja, ja, das ist, ja, das ist nämlich ein bisschen wirkt es so, ja, klar. Ja, also auf jeden Fall. Also finde ich, da gibt es, wenn man so will, einen Aspekt in der kritischen Theorie, der mir immer sehr unangenehm war, also immer sehr problematisch erschien, weil an sich finde ich es richtig, dass wir auch über Bedürfnisse und über Bedürfnismuster unserer Gesellschaft nachdenken. Ich finde das nicht per se autoritär, manchmal denkt man das ja, dass über Bedürfnismuster zu urteilen, was Autoritäres hat, aber ich finde, das muss man natürlich tun. Aber diese Art, das dann so weiterzuentwickeln, hat auch was Problematisches und hat auch so was kulturkritisch-pessimistisches. Und da, finde ich, gibt es natürlich in der marxistischen Tradition durchaus ganz andere Linien, die eben bei Marx ja selber schon angelegt sind in seinen, also in den Überlegungen in der deutschen Ideologie, dass ja Marx und Engels da die Ansicht vertreten, dass es so etwas wie unberührte Natur gar nicht gibt, sondern sowieso nur vergesellschaftete Natur. Also, und das ist im Kern, das wird von manchen gar nicht gerne gehört, weil es so ein bisschen soziozentrisch klingt. Ja? Wenn man sagt, es gibt die Gesellschaft ist ihrer Struktur nach nicht bestimmt durch Natur, ja, sondern die Natur ist keine, es gibt keine unberührte, sondern nur noch angeeignete und gestaltete Natur, dann ist man ja ganz schnell bei so einer konstruktivistischen, praxisphilosophischen Sicht, dass man denkt, ja, die Menschen gestalten die Natur gleichsam von sich aus. Aber ich finde, also meine eigene Neigung geht genau in diese Richtung. Nur würde ich natürlich nicht sagen, dass damit keine Natur mehr so als Gegenstand da ist, sondern es ist ein Metabolismus, eine Stoffwechselbeziehung zwischen Gesellschaft und Natur. Es ist eben eine Einheit. Und diese Einheit muss man denken. Das verbindet sich, was meiner Meinung nach also in der Linken der 70er und 80er Jahre wirklich bis zur Selbstverblödung ignoriert wurde, dass ja Marx immer wieder betont, die Erde gehört niemand, sondern sie gehört der Menschheit insgesamt, keiner besonderen Gesellschaft, sondern der Menschheit. Und sie muss von den Generationen, den jeweils lebenden Generationen, den zukünftigen Generationen besser hinterlassen werden. Das muss man sich mal genau überlegen. Das ist mehr als das, was wir heute unter Nachhaltigkeit verstehen, denn das besteht ja nur in moralischen, also normativen Forderungen, den zukünftigen Generationen das zu ermöglichen, was uns ermöglicht ist. Bei Marx ist es genau genommen sehr viel mehr, weil er nämlich ganz meiner Meinung nach sehr realistisch die Vorstellung hat, wir werden natürlich durch unsere Praxis, ja, unsere kollektive Praxis, die Natur bearbeiten und verändern. Wir halten die Natur nicht in einem Zustand des Status quo, also, sondern wir bearbeiten sie und wir verändern sie. Das heißt, wir schaffen für zukünftige Generationen eine Veränderung der Lebensbedingungen. Wir hatten das vorhin mit der Frage der Evolution, ne? Also es gibt weitere Artenentwicklung, nicht nur Artenschwund, sondern weiter. Die Evolution ist ja nicht zu Ende, aber auch die menschliche Praxis hört nicht auf und gestaltet Natur und transformiert Natur in zu neuen Aneignungs- und Entwicklungsformen hin. Und da finde ich, ist meiner Meinung nach Marx wirklich hat da wirklich sehr, also eben dieses wichtige und aus meiner Sicht weiterführende Argument. Und wenn man sich das jetzt so aus, also in den Begriffen, in denen ich mir das versucht habe zurechtzulegen, dann finde ich, kann man das sehr schön mit einem Begriff von Gramsci, nämlich dem Begriff des historischen Blocks. Der historische Block bei Gramsci bezeichnet eigentlich drei Dimensionen der Einheit, nämlich der historische Block ist eine Beziehung von herrschenden und unterworfenen Klassen. Es ist eine Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur und eine Beziehung im Verhältnis zu dem, was ich selber kulturell denke. Also wie, in welcher Weise ich Kultur praktiziere, die Begriffe, in denen ich denke und lebe. Und mir scheint das ein ganz guter Punkt, diesen Zusammenhang von Natur und Gesellschaft als Einheit zu denken, also diesen Metabolismus, dass wir gar nicht erst in die Situation kommen, Gesellschaft als sozusagen losgelöst von den natürlichen Prozessen des Stoffwechsels, in denen wir uns bewegen, getrennt zu denken. Ich selbst und auch Christoph Görg und Uli Brandt, wir haben dann in diese Richtung weiter überlegt, also in Begriffen der Regulationstheorie, dass wir sagen, dass diese gesellschaftlichen Naturverhältnisse in sich in der kapitalistischen Gesellschaftsformation verschiedene historische Phasen durchlaufen. Der Metabolismus bleibt nicht gleich. Also das scheint mir nicht so ausreichend zu sein, wie Altvater das macht, das jetzt nur bezogen auf die Frage der fossilen Energieträger hin zu beleuchten, sondern komplexe technische, soziale Zusammenhänge unter dem Gesichtspunkt, wie wird der gesamte Metabolismus, also der Stoffwechsel, wie wird der organisiert, wie ist diese Relation? Ja? Und vor allen Dingen, wie wird darin auch soziale Herrschaft ausgeübt? Denn die These, die sich damit verbindet, ist, dass diese Stoffwechselbeziehung ein Herrschaftsverhältnis ist, denn es ist ein Kooperationsverhältnis der Aneignung von Natur, die bestimmte Art und Weise, wie die Natur in Wert gesetzt wird, welche Gebrauchswertseite mit dieser Natur überhaupt entwickelt wird, also mit anderen Worten, welche Konsummuster, welche Konsumstile haben wir, ja, also Kleidung, Ernährung, Mobilität, und so weiter, das sind ja, oder aber auch Selbstverhältnisse, ja, also wie bewege ich mich, wie viel Sport mache ich, ja, also wie höre ich Musik, was mache ich motorisch zu dieser Musik, tanze ich, wie tanze ich, also das sind ja alles, wenn man so will, praktische Naturverhältnisse und die können ja sehr unterschiedliche Wirkungen sein, weil wir letztens, war ich auf einer Tagung über Gramsci und da war das interessant, der Peter Kammerer erzählte aus Urbino, dass es ihn so nervt, dieses Wum, Wum, Wum, Wum, die Stadt hat keine Autos und dann hört er in der Nachbarschaft immer diese laute, dröhnende, hämmernde Musik und hat sich so ein bisschen empört, das kam beim Publikum gar nicht an, so dieses konservativ, leicht konservativ klingende. Dann gibt es aber bei Fanon so diese ganz interessanten Überlegungen, ja, also wenn er schildert, also wie die Leute völlig hysterisch und verrenkt tanzen, kurz bevor der algerische Befreiungskrieg anfängt und er als Psychiater dann feststellt, wie die Leute in dem Moment, wo sie die Gewalt im bewaffneten Kampf ausagieren, aufhören in dieser Weise zu tanzen. Also wo für ihn der Tanz, ja, also genau genommen auch in der Art der Körperverrenkung und so selber ein pathologisches Phänomen ist, was durch die politisch-revolutionäre Praxis, ja, verändert wird, ja, und so. Also solche Dinge muss man einfach überlegen, also dass die Stoffwechsel, also der Metabolismus eine sehr vielschichtige, sehr vielseitige Angelegenheit ist und eben mit Herrschaftsbeziehung ganz eng verbunden ist. Damit komme ich zu einem Punkt, dieser Begriff der gesellschaftlichen Naturverhältnisse geht ja auf Diskussionen zurück des Instituts für Soziale Ökologie, also vor allen Dingen Egon Becker und Thomas Jahn. Und die haben diesen Begriff ja so entwickelt, dass sie, also zwei Argumente kann man da vielleicht stark machen oder hervorheben, dass sie Naturverhältnisse ist ein Plural, sind verschiedene Naturverhältnisse. ja, nicht ein Naturverhältnis. Sie setzen das auch nicht, wie ich das vorschlage oder Christoph Görg es vorschlägt, in den Zusammenhang von Herrschaftsbegriffen, wobei ich es nicht nur als ein Problem von Herrschaft, also im Sinne von Herrschaftssoziologie, sondern auch als ein Ausbeutungsverhältnis, ja, weil es geht auch um Aneignung und Ausbeutung, also eine Kooperation, ja, in der Kooperation von Privaten angeeignet wird, thematisieren wird, sondern die betrachten gesellschaftliche Naturverhältnisse als ein Verhältnistyp in den Medien, also Luft, Wasser, Boden. Ja, ist ein bisschen ein anderer Zugang. Also in den drei Medien des Umweltraums, ja, wird es praktisch thematisiert. Es geht nicht primär um diese Dimension von Ausbeutung und Herrschaft, sondern um die Dimension, in denen wir zwischen Gesellschaft und Natur Verhältnisse haben. Ja? Und was sie machen, sie unterscheiden zwischen materieller und materiellen und symbolischen Naturverhältnissen. Das will ich ausdrücklich nicht machen. Sie unterscheiden sozusagen einen Kernbereich, ja, also der materiellen Naturverhältnisse, das sind Mobilität oder Wasserversorgung oder Ernährung und dergleichen, und die symbolische Deutung dieser Naturverhältnisse, also in der Form von Wissenschaft oder Lyrik oder was auch immer. Ich würde das nicht so gerne trennen, ich würde diesen Unterschied von materiell und symbolisch nicht so gerne machen. Aber ich finde es natürlich wichtig, dass Sie das so stark auch betonen, dass Naturverhältnisse in einer Einheit praktiziert werden, in denen Wissenschaft zu diesen Naturverhältnissen elementar dazugehören. Also die Art und Weise, wie wir die Natur aneignen heute, also ist ja eine Überlegung von Marx, ja, also ausführlich im Kapital dargestellt, die Entwicklung der modernen Produktionsmittel und Produktivkräfte gäbe es nicht ohne die Form vergesellschafteten Wissens in der Form von Wissenschaft. Also Wissenschaft selber als eine Produktivkraft des kollektiven Wissens und der Aneignung, ja, von Natur. Also diese zwei Gesichtspunkte will ich hervorheben für diese Traditionslinie, aber auch da so ein bisschen einen Unterschied machen. Ich könnte jetzt im Prinzip an dem Punkt hier aufhören. Ich kann, ja? Okay. Sonst kann ich noch zwei Sätze zum... Ha? Ja. Also ich, wenn du mich jetzt so gefragt hast... Na, wie lange, ich weiß nicht, wie lange habe ich denn geredet? 35 Minuten. Ah. Noch zwei Sätze vielleicht. Ja, zu dem Problem... Nachspielzeit. Ja, na, was mich und uns beschäftigt hat, waren im Prinzip Probleme des Übergangs. Also warum überhaupt den Anschluss an die Regulationstheorie in dem Zusammenhang suchen. Das war, für mich war das von besonderer Bedeutung in den 80er Jahren, weil es ermöglicht hat, ein Problem zu denken, nämlich die historisch spezifische formative Seite des Stoffwechsels. Ja? Also wenn man die kritische Theorie vor Augen hat, dann war eines der großen Probleme, dass die genau genommen eine historische Kontinuität gesehen haben, ja, von sozusagen den mythischen Frühphasen, ja, also die bei Homer in der Odyssee geschildert werden, also dieses magische, mythische Verhältnis zur Natur im Sinne von Geistern und belebten Bäumen, ja, also die man beherrscht, ja, also ne, indem man sie anbeten, also zu glauben, der Baum sei ein belebtes Wesen, ist ja genau dieser Versuch, ein Geschäft mit dem Baum zu machen. Ne? Du lieferst mir das, nämlich die Früchte, die ich brauche, und ich gebe dir Opfergaben. Ja? Oder ne, man opfert Tiere oder andere Menschen und erwartet da, also das ist ja eine Form von Naturbeherrschung. Und was für die interessant ist, ist Äquivalententausch. Ja? Ich gebe den Göttern etwas und dafür kriege ich etwas. Und ich ermesse sozusagen, was das Äquivalent ist. Und ich habe auch den Mehrwert, ja, weil der Gott muss mir mehr geben, als ich ihm gebe. Und wenn ich clever bin, kann ich ihn auch ein bisschen betrügen. Ja. Also ich verspreche, dass ich meine Kinder opfere, aber ich tue es dann am Ende nicht. Ja. Also und dann kann man so mit dem lieben Gott so oder den Göttern so ein bisschen dealen, wie man das so handhabt. Und wenn man sich diese Argumente sich so vorstellt, dann ist es ein Grundmuster, indem sie dann sagen, es gibt diese lange Geschichte des äquivalenten Taus. Aber das ist keine historische Spezifizierung des Stoffwechsels. Und was interessant war mit der Regulationstheorie, dass man sagen kann, der Stoffwechsel durchläuft auch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft schon verschiedene historische Perioden. Es sind verschiedene Konsummuster, verschiedene Aneignungsformen, ja, der Natur. Und es gibt Krisenprozesse. Krise ist auch bei den Sozialökologen ein zentraler Begriff, aber eben auch für, ich sag mal, unsere Christophs und meine Theoriebildung ein zentraler Begriff. Es gibt Krisen in der Aneignung von Natur, ja, wirklich elementare Störung des gesamten Zusammenhangs im Stoffwechsel mit der Natur und dann Strategien wiederum zur Lösung. Und was wir im Prinzip, wenn man die Geschichte des Kapitalismus nimmt, das scheint mir wichtig, gibt es ständig die Frage des Stoffwechsels und der krisenhaften Reproduktion. Also die Umweltbewegung ist nichts Neues, nichts, was erst in den 70er Jahren entstanden ist, sondern hat eine lange Geschichte in der kapitalistischen Gesellschaftsformation. Und das muss man bedenken, zu keinem vorherigen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte taucht die Natur als Gegenstand von bewusster Aneignung, Kontrolle und auch Krisenzusammenhang auf. Also dass man sagen kann, so wie wir produzieren, erzeugen wir Krankheit, erzeugen wir Katastrophen und. Also Hygieneprobleme, Medizin und so weiter. Und dieser zyklische Charakter von Krisen, also Reproduktionsprozessen, der war interessant und auch die Frage, können wir von dort her Lösungen für eine neue Form von Stoffwechsel entwickeln? Also das, was bei Marcuse das Projekt der Versöhnung mit der Natur war, können wir das durch Vorschläge entwickeln, also so wie Altvater hin zur solaren Energie. Na, aber das ist ja eben nicht nur der einzige Gesichtspunkt. Und das, ja, okay, an dem Punkt höre ich dann wirklich mal auf, ne, dann kann man das ja in der Diskussion noch ein bisschen vertiefen. Mach's auch.